Hallo, mein Schatz, es ist mal wieder Zeit für einen Klopsi-Cast und heute ist ein anstrengender Tag. Ich habe ganz viel gearbeitet und ich hoffe, dass es dir heute besser ergangen ist. Ich frage mich, was das soll mit diesem komischen Packstation-Ding, aber offenbar kommt das ja, ist das ja noch dabei anzukommen. Also wir müssen mal gucken, wie das aussieht. Heute, wenn du das hörst, ist jedenfalls der 27. Januar. Und heute sind wir seit 5 Jahren und einem Monat zusammen. Heute ist auch der erste Monatstag, den wir getrennt verbringen, denn am 27. November haben wir uns ja gesehen und am 27. Dezember auch. Also ein neuer Abschnitt. Naja, und jetzt versuche ich mal positive Dinge daran zu finden, weil du mich ja dazu aufgefordert hast. Also, hier die Liste der positiven Dinge, die damit verbunden sind, dass wir unseren 61. Monatstag getrennt verbringen. Das war's. Aber vielleicht fällt mir ja doch noch was ein, warte. Leider nein, leider gar nicht. Aber nun, man kann ja bekanntlich nicht alles haben. Und deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir den nächsten Monatstag vielleicht wieder zusammen verbringen oder uns irgendwas überlegen, wie wir den ein bisschen schöner machen können. Und dann wird bestimmt das Leben wieder ganz toll und irgendwann sind wir ja dann auch wieder zusammen und leben dann in Kiel und feiern da unsere gemeinsamen Tage. Ja. So ist das. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, mein Brief für dich angekommen ist und beende, glaube ich, jetzt mal dieses ungute Gestammel hier. Aber wir können ja dann heute Abend telefonieren und da freue ich mich schon drauf. Also, mein Herz, dann hab's gut und ich denke an dich und ich liebe dich. Und ja, wir halten füreinander durch. Bis bald.